mit Martin Hartwig am Mikrofon. Herzlich willkommen. Mögen Sie, meine Herren, nunmehr selbst die Entscheidung treffen über Frieden oder Krieg. Klar erkennbar Adolf Hitler. Und zwar 1933, kurz vor der Verabschiedung des sogenannten Ermächtigungsgesetzes, das aus dem Kanzler einer Koalitionsregierung den Führer Deutschlands machen sollte. Mit diesem Ton endete vor zwei Wochen der erste Teil der RIAS-Sendung, der Geburtstag oder soll man Vergangenes ruhen lassen. Heute können Sie hierbei aus den Archiven den zweiten Teil dieser Mischung aus Feature, Dokumentation und Hörspiel hören. Noch zwei Sätze zur Einführung, quasi ein Was bisher geschah. Helga Grünert, eine moderne, sportliche und nach vorne blickende Frau, feiert zusammen mit ihrer Familie Geburtstag. Man spricht über dies und das, bis die Älteren anfangen, sich an ihre eigene Jugend zu erinnern, an die Weimarer Zeit und an den Aufstieg der Nazis. Damit ist es natürlich vorbei mit dem Familienfrieden, denn man war durchaus unterschiedlich verstrickt in eine Vergangenheit, die 1958 noch gar nicht lange zurücklag. Mögen Sie, meine Herren, nunmehr selbst die Entscheidung treffen über Frieden oder Krieg. Erinnert an das Orakel von Delphi. Wenn du diesen Fluss überschreitest, wirst du ein Reich zerstören. Die ihm die Stimme gaben, meinten, für Ruhe und Ordnung zu entscheiden. Formell bestand diese Entscheidung darin, Adolf Hitler das Recht zur unumschränkten Herrschaft über das deutsche Volk zu geben. Reichsgesetze können auch durch die Regierung beschlossen werden. Die von ihr beschlossenen Gesetze können von der Verfassung abweichen. Und wie sie abwichen. Verbot der Sozialdemokratischen Partei, Auflösung der Gewerkschaften, Gesetz gegen die Neubildung von Parteien. Wilhelm Grünert hat auch das noch für Ordnung gehalten. Etwas nachdenklicher allerdings ist er im November 33 geworden, als man Wahlen veranstaltete, bei denen keine Wahl blieb. Deutscher Mann, deutsche Frau, hast du deine Verpflichtung bereits erfüllt? Hast du schon Adolf Hitler deine Stimme gegeben? Worauf er wie 92% aller anderen auf einen Zettel ein Kreuz in einen großen Kreis mit dem Wort Ja machte, weil er den Kreis mit dem Wort Nein kaum sehen konnte. Und dann haben sie ihm eine Plakette angesteckt, wozu viele damals Eselsabzeichen sagten, weil das Wort Ja drauf stand, dass man auch Ja lesen konnte. Er hat sie drangelassen, um auf der Straße nicht von SA-Männern gefragt zu werden, warum er seine deutsche Mannespflicht noch nicht erfüllt habe. Aber wir wollen heute Abend nicht über die Entwicklung des Dritten Reiches reden, sondern über Wilhelm Grünerts Ansicht zum Thema Ordnung. Wissen Sie, was er sagte, als Hitler den SA-Stabschef Röhm mit fast den gesamten SA-Führern an die Wand stellte und dabei noch einige andere ihm unsympathische Politiker wie den General Schleicher erschießen ließ? Imponiert hat mir der Mann, dass er vor seinen eigenen Leuten nicht Halt gemacht hat, weil sie Rabauken waren. Na, was glauben Sie bloß, wie der Heines bei uns in Breslau gehaust hat? In der kleinsten Bierstube bis zum Tanzsaal im Hotel Savoy. Na, da hat er sie eben ausgemerzt. Wo gehobelt wird, da gibt's Späne. Nun ist Grünert natürlich kein Jurist. Dass Rabauken nicht einfach umgelegt werden dürfen, seit dem Mittelalter. Dass man nicht einfach hinterher ein Gesetz erlassen kann. Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr. Die am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens. Berlin, den 3. Juli 1934, gezeichnet Adolf Hitler Reichskanzler. Dass es grotesk ist, zu erklären, wenn auch mit noch solcher Lautstärke. In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. Das alles weiß Grünert nicht. Zudem es in dieser Zeit auch Juristen gab, wie den Professor Karl Schmidt zum Beispiel, die erklärten, in Wahrheit war die Tat des Führers echte Gerichtsbarkeit. Sie untersteht nicht der Justiz, sondern war selbst höchste Justiz. Wir könnten jetzt zum Thema Ordnung und Rechtsstaat noch die einzelnen Phasen der Justizvergewaltigung schildern, könnten daran erinnern, dass es schon 1939 über 100 KZs in Deutschland gab, erinnern an die Sondergerichte, an den Stil Roland Freislers. Ja, feine Brüchchen! Die haben gewartet, bis man die Dienst verpflichtete. Und zwar, wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, werde ich auf dumme Gedanken gekommen. Na, natürlich! Die haben ja bestätigt, dass sie KVer sind. Na also, und werden sie hier nicht unverschämt? Aber all das sind für den juristisch unbewanderten und politisch nur wenig interessierten mittleren Beamten keine entscheidenden Argumente. Er wollte arbeiten, vorwärts kommen, Geld verdienen. Für ihn war das Ordnung. Und dafür hatte auch Heil Hitler gesagt. Und seine Frau fand es dazu gut und richtig, dass die Kinder von der Straße kamen. Jugendliche auf Fahrten und Wanderungen. Volkslieder, Volkstänze, das ist schön. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Aber war nicht all dieses Schöne in jener Zeit nur Mittel zum Zweck? Hitler war nicht der Erfinder der Jugendbewegung. Er hat auch nicht den Arbeitsdienst erfunden. Den gab es bereits in den letzten Jahren der Republik und rund 600.000 junge Menschen waren freiwillig dabei. Aber freiwillig. Und das war keine Vorschule des Militärs. Natürlich kann man der Meinung sein, Arbeitsdienst schade niemandem oder erziehe sogar. Es sind meist Leute dieser Ansicht, die selbst zu wenig Zeit, Gelegenheit oder Begabung zur Erziehung ihrer Kinder haben. Aber trotzdem ist diese Institution nicht zu trennen von dem, was mit unserer Jugend in jenen Jahren angestellt worden ist. Ja, Sieg Heil, unserem Führer Adolf Hitler, rufen alle Kinder. Er hat Deutschland wieder groß und stark gemacht. Gerne will auch ich opfern. Es ist so schön in Deutschland. Wir sind ja ein Volk und Adolf Hitler ist unser Führer. Heil, heil, heil unserem Führer Adolf Hitler, rufen alle Kinder mit lauter Stimme. Wir wollen unserem Führer dienen, solange wir leben. Die Kleinen sollten dienen, solange sie leben. Und die etwas Älteren mussten die Fahne bereits für wichtiger halten als den Tod. Und die Fahne für uns sind die Ewigkeit, ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Dabei sangen sie es gern, die meisten Jungen und Mädchen. Sie sangen es in ihrer Freude, erwachsen zu wirken, ernst genommen zu werden in ihren Uniformen und mit ihren Fahrtenmessern, auf denen Blut und Ehre zu lesen war. Und wer diese Jugend für schlechter hält als Jugendliche anderer Generationen, wer sie beschimpft, der macht sich's zu leicht. Diese Jugend ist Opfer gewesen, verführtes Opfer. Und falls jetzt unter unseren Zuhörern jemand aus der Erinnerung an diese Zeit sagen sollte, das sei falsch, dann sollte er über die folgenden Worte nachdenken, die Adolf Hitler zu Wilhelm Rauschning sagte. In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene Jugend will ich. Das freie, herrliche Raubtier muss aus ihren Augen blitzen. Ich will keine intellektuelle Erziehung. Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen lernen. Flakhelfer und Werwolf. Zum Sterben erzogen. So habe ich das reine, edle Material der Natur vor mir. In meinen Ordensburgen wird der schöne, sich selbst gebietende Gottmensch als kultisches Bild entstehen. Als kultisches Bild. Ich glaube, dieses Wort kultisches Bild leitet uns hinüber zu einem Thema, das Wilhelm Grünert anschnitt, als er meinte, wir hätten unsere nationale Würde wiedererlangt in diesem Staat. Jawohl, aber ich glaube, man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass unsere nationale Würde, unser Ruf als Kulturvolk in diesem Staat in den Schmutz getreten worden ist. Hören Sie einmal diese Aufnahme vom 10. Mai 1933. Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Und 21 weitere Namen von Dichtern und Schriftstellern, deren Werke auf dem Berliner Opernplatz ins Feuer geworfen wurden. Sie machten nicht Halt bei Büchern, Bildern, Noten oder Filmen. Sie versuchten auch, deren Verfasser zu vernichten. Über 500 Schriftsteller, Wissenschaftler, Musiker, Schauspieler, Regisseure mussten gehen oder sind fortgegangen zu Beginn jener großen Zeit. Namen? Wir brauchten Stunden. Nennen wir einen, der 12 Jahre lang als Repräsentant des geistigen Deutschland im Exil gelten wird. Thomas Mann. Sie haben ihn ausgebürgert. Den Dichter der Buddenbrocks. Emigriert ist auch Franz Werfel. Alfred Döblin, Autor des berühmten Romans Berlin-Alexanderplatz, geht nach Frankreich. Stefan Zweig beendet sein Leben durch Freitod in Rio de Janeiro. So wie in den USA Ernst Toller Selbstmord verübte und in Schweden Kurt Tucholsky. Und Karl von Ossietzky, der so sehr Pazifist war, dass er Deutschland nicht verließ. Er wollte seinen Gegnern nicht gönnen, seinem Pazifismus Feigheit nachzureden. Und er den Misshandlungen erlag, die in einem KZ erlitten hatte, kurz nachdem die Welt ihm den Friedensnobelpreis verliehen hatte. Walter Mehring, gleichfalls aus der Gruppe um die Weltbühne, flüchtet nach Wien, Paris, Marseille und schließlich nach New York. Weiter dann Max Brod, Freund Kafkas, der nach Israel emigriert. Theodor Plivier, der in die Sowjetunion flüchtet, Josef Roth, Autor des Radetzky-Marsches, der in Frankreich stirbt. Georg Kaiser, der große Dramatiker, der in die Schweiz entkommt. Der Feuilletonist Alfred Polgar, Erich Maria Remarque. Noch viele Namen müssten hier genannt werden. Und nur die wenigsten kehrten zurück. Vertriebene, Gezeichnete. Blut und Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition. So leitete am 10. Mai 1933 Adolf Hitler, Schöpfer von 7 einfältig gewissenhaften Aquarellen, die Säuberung der deutschen Gemäldegalerien ein. Ich verbiete es, dass Maler auf Bildern andere Farben verwenden, als das normale Auge in der Natur gewahrt. Wer es dennoch tut, ist krank. Und die ärztlichen Behörden müssen die Vererbung unterbinden. Adolf Hitler zur Eröffnung des Hauses der deutschen Kunst. Der Expressionist Max Pechstein wird aus der Liste der Preußischen Akademie der Künste gestrichen. Bildhauer und Dramatiker Ernst Barlach wird verfemt. Der Expressionist Karl Hofer erhält von den Carnegie Institutes of Arts Pittsburgh den ersten Preis. Von den deutschen Behörden erhält er Arbeitsverbot. Die vollkommenste Form, das herrlichste Gebilde, das im Ablauf der letzten Epoche geschaffen wurde, erstand nicht in den Ateliers unserer Künstler und nicht für unsere Kunstausstellungen, sondern es war der Stahlhelm, den die stürmenden grauen Kolonnen trugen. Der Leiter des Folkwang-Museums in Essen. Brief des Kulturkammerpräsidenten an das Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, Kurt Schmidt-Rottluff. Anlässlich der mir vom Führer aufgetragenen Ausmerzung der Werke entarteter Kunst in den Museen mussten von Ihnen allein 608 Werke beschlagnahmt werden. Ich schließe Sie aus der Reichskammer der bildenden Künste aus. Max Beckmann wird als entarteter Künstler gebrandmarkt und emigriert nach Amsterdam. Paul Klee geht in die Schweiz. Wir brauchten Stunden, um die Namen zu nennen. Kennen Sie den Brief, den der große Max Reinhardt am 16. Juni 1933 aus englischem Exil an Joseph Goebbels geschrieben hat? Ich habe nahezu 4 Jahrzehnte hindurch als Schauspieler, Lehrer und Spielleiter für das deutsche Theater gearbeitet. Es steht mir nicht an, über den Wert dieser Arbeit selbst zu urteilen. Unbestritten bleibt die Tatsache, dass das deutsche Theater in dieser Zeit die führende Bühne Deutschlands gewesen ist. Nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Und dass von ihr alle entscheidenden Bewegungen ausgegangen sind. Sowohl in der dramatischen Dichtung, in der Erziehung der Schauspieler zur Ensemblekunst, in der Spielleitung, wie in den zahllosen bühnentechnischen Neuerungen, die heute allgemeingut geworden sind. Das Recht, meine persönliche Arbeit zu beurteilen, erkenne ich in erster Reihe den Schauspielern zu, die mir am nächsten verbunden waren. Dass es beinahe ausnahmslos alle namhaften, heute an deutschen Bühnen tätigen Schauspieler sind, die zum überwiegenden Teil von mir entdeckt und ausgebildet wurden, sichert meiner Arbeit einen fortwirkenden Bestand, wie immer sich das Theater in Deutschland zukünftig auch entwickeln mag. Und da ich dem deutschen Wesen, dem ich mit augenblicklich verschmähter, trotzdem unerschütterlicher Liebe anhänge, Wahrheit, Bekennertum und Treue eingeboren weiß, glaube ich, dass dieser immer wieder dankbar beschworene Zusammenhang auch heute nicht verleugnet werden kann. Ich führe diese Tatsache nicht etwa an, um irgendeinen Anspruch darauf zu gründen. Ich will im Gegenteil gleich vorausstellen, dass ich für mich nichts erhoffe oder erbitte. Das neue Deutschland wünscht Angehörige der jüdischen Rasse, zu der ich mich selbstverständlich uneingeschränkt bekenne, in keiner einflussreichen Stellung. Ich könnte aber auch, selbst wenn diese geduldet werden würde, in solcher Duldung niemals die Atmosphäre finden, die meiner Arbeit notwendig ist. Deshalb bleibt mir als bisherigem Eigentümer des deutschen Theaters, der Kammerspiele, und als Anteilhaber des großen Schauspielhauses nur die eine Möglichkeit, die Übernahme meines Lebenswerkes Deutschland anzutragen. Das ist der Zweck dieses Schreibens und zugleich der einzige Grund, weshalb ich mich bemüßigt fühle, darin Rechenschaft über meine Theaterführung abzulegen. Der Entschluss, mich endgültig vom deutschen Theater zu lösen, fällt mir nicht leicht. Ich verliere damit nicht nur die Frucht einer 37-jährigen Tätigkeit, ich verliere meine Heimat. Da jedoch der Wille des Staates eine Lage geschaffen hat, in der es mir unmöglich geworden ist, mein Lebenswerk weiter zu betreuen und die mit ihm verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen, so muss ich es als eine Selbstverständlichkeit erkennen, dieses Werk in seinem ganzen Umfang dem Staat zu überlassen. Die Geltung nach außen und innen, die dem deutschen Theater eine Vorrangstellung in der Welt einbrachte, ist ein hoher Wert, der unter allen Umständen seine Pflege und Erhaltung rechtfertigt. Er gehört zum Nationalvermögen Deutschlands. Die Genugtuung, dazu mit der besten Kraft meines Lebens beigetragen zu haben, mildert die Bitterkeit meines Abschieds. Max Reinhardt appelliert dann indirekt, aber damit nicht weniger eindringlich, an den Empfänger seines Schreibens, sein Lebenswerk, das deutsche Theater, zu erhalten. Er schließt seinen Brief mit den Worten: Wenn ich aus den gegebenen Umständen die einzig mögliche Folgerung ziehe und dem Staat meinen Besitz überlasse, so nehme ich die Überzeugung mit mir, dass ich damit eine Dankesschuld abtrage für meine langen und glücklichen Jahre in Deutschland. Max Reinhardt. Der große Max Reinhardt an den Josef Goebbels. Und mit ihm antworteten Albert und Else Bassermann, indem sie dem deutschen Theater den Rücken kehrten. Elisabeth Bergner, Ernst Deutsch, Fritz Kortner, Peter Lorre, Luzi Mannheim, Grete Mosheim und viele andere. Juden? Nicht alle. Aber was gilt's? Wäre das eine Entschuldigung? Die Zahl derer, die damals gingen, ohne Juden zu sein, ist nicht kleiner als die der geflüchteten jüdischen Mitbürger. Wussten Sie, dass die meisten Filmregisseure, die heute Weltruf genießen, aus unserem Vaterlande davongejagt wurden oder allein gingen? Ernst Lubitsch, Erik Scharell, der uns das Weiße Rössel schenkte und den unvergesslichen Film Der Kongress tanzt, Erich Pommer, der den Jannings-Film Der letzte Mann herstellte und den Blauen Engel, Billy Wilder, der in Hollywood den Boulevard der Dämmerung drehte, den Reporter des Satans und Sabrina, Fritz Lang, der an dem Tage unser Land verließ, an dem Goebbels ihm mit der Würde eines Ehrenarias die Herstellung des ersten großen nationalen Films über Wilhelm Tell antrug. Konrad Veit ging fort und Marlene Dietrich, Siegfried Arno und Lilian Harvey, Felix Bressart, Lotte Lenya, Carola Nea, Otto Walburg, Rosa Valetti. Auch die Musik erhielt nationale Würde. Auf den Seiten des Alllebensstromes, in dem wir durch Blut und Boden eingebettet sind, schwingt nicht nur der Seinston unserer leibseelischen Beschaffenheit, sondern wir hören darin zugleich in geistiger Verwesentlichung den Sinnton der Ewigkeit. Und da gingen sie fort, Bruno Walter, Erich Kleiber und Otto Klemperer. Da gingen Arnold Schönberg, Kurt Weill und Paul Hinde mit. Und kennen Sie Gitta Alpar noch, Max Hansen oder Richard Tauber? Was sollten Sie noch in einem solchen Staat? Was sollten hier noch Hochschullehrer, Wissenschaftler, Forscher, die nicht bereit waren zu schweigen oder Ja zu sagen, zu Phrasen von deutschem Wissen? Wenn Volkheit in uns lebt, dann lebt sie mit Werten in uns, die den deutschen Menschen recht eigentlich zum deutschen Menschen machen. Wenn wir in volkheitlicher Ergriffenheit unseres Willens uns entscheiden, in der Verbundenheit unseres Blutes in den Werten der Ehre, Treue und Freiheit zu leben, dann ist deutsches Wissen in uns entstanden. Was sollten Sie mit deutscher Physik? Der Behauptung, die Wissenschaft sei international, liegt ein Irrtum zugrunde. In Wirklichkeit ist die Wissenschaft, wie alles, das Menschen hervorbringen, rassisch, blutmäßig gebunden. Und am schwarzen Brett der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin hing ein Zettel mit den Worten: Wenn ein Jude Deutsch spricht, so lügt er. Also gingen sie weg aus unserem Land. Namen? Wir wollen an dieser Stelle nur einen nennen. Den Papst der Physik. Nicht deutscher, sondern internationaler Physik. Albert Einstein, der Schöpfer der Relativitätstheorie. Wer Rang und Namen hat heute in der Physik, der war einst in Göttingen. Und als der Kultusminister Hitlers, Herr Rust, den Mathematiker Hilbert fragte, ob das Göttinger Universitätsinstitut, das bis 1933 als Rom der Physik galt, denn wirklich durch den Auszug der Emigranten gelitten habe, wissen Sie, was da der Professor antwortete? Gelitten? Das Institut gibt es doch gar nicht mehr. Aber die Wilhelm Grünerz in unserem Lande haben davon nichts gemerkt. Oder sie haben gemeint, dass es halt Späne gäbe, wenn gehobelt werde. Doch wir haben noch nicht alle Fragen berührt, die in unserer Geburtstagsrunde angesprochen worden sind. Auf jeden Fall hat er die Arbeitslosigkeit beseitigt. Waren die Autobahnen vielleicht nicht? Und hat er nicht außenpolitische Erfolge gehabt? Ist das Ausland nicht respektiert? Bist du nicht selber hergekommen zur Olympiade? Erstes Thema, Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit hat er in 3 Jahren beseitigt. Das ist eine Tatsache. Seine Regierung betrieb großzügige Arbeitsbeschaffungspolitik. Wichtigster Teil waren die Staatsaufträge. Zum Beispiel die erwähnten Autobahnen, die zwar militärisch bedeutungsvoll waren, was jedoch ihren Wert für die Wirtschaft nicht mindert. Erst danach kam die Rüstung hinzu. Die Entlastung des Arbeitsmarktes durch Aufrüstung, Kasernenneubau, Westwall. Doch dazu braucht man Geld, also mussten Schulden gemacht werden. Ein Schritt, vor dem sich die Staatsmänner der Republik jahrelang gescheut haben, weil sie als Folge eine Entwertung des Geldes befürchteten. Erst Mitte 1932 nahmen sie Kredite auf. Ihre Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hatten Erfolg. Die Erwerbslosigkeit ging langsam zurück. Außerdem hatte die Weltwirtschaftskrise in diesem Sommer 32 ihren Tiefpunkt erreicht. Zu sagen ist also, dass die Arbeitslosigkeit auch ohne Hitler beseitigt worden wäre. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie unter ihm beseitigt wurde. Bleiben die außenpolitischen Erfolge. März 35. Allgemeine Wehrpflicht. Einseitige Aufkündigung des Versailler Friedensvertrages. Hätten die Demokratien mit Krieg antworten sollen? 1936 Einmarsch in das Rheinland, einseitige Aufkündigung des Locarno-Vertrages. Hätte man mit Krieg antworten sollen? 1938 Befreiung Österreichs. Lies Einmarsch. Hören Sie folgendes Dokument, eine Aufzeichnung des deutschen Militärattachés in Wien. Am 11. März 18.45 Uhr rief mich Göring an und gab mir folgenden Befehl. Der österreichische Präsident weigert sich, Seyß-Inquart zum Bundeskanzler zu ernennen. Sie gehen sofort mit Seyß-Inquart zum Präsidenten und eröffnen ihm. Wenn ich nicht bis 19.30 Uhr Meldung habe, dass er Kanzler geworden ist, marschieren 200.000 Mann ein, die an der Grenze bereitstehen. Also wurde Hitlers Vasall Seyß-Inquart in Wien Regierungschef. Und dann ging alles sehr schnell. Fernmündliche Anweisung Görings an Staatssekretär Kepler in Wien. 11. März 38, 20.48 Uhr. Nun passen Sie mal auf. Hauptsache ist, dass sich nun Seyß-Inquart der ganzen Regierung bemächtigt, Rundfunk und so weiter besetzt hält und... passen Sie auf. Folgendes Telegramm soll er hersenden. Schreiben Sie. Die provisorische österreichische Regierung, die nach der Demission der Regierung Schuschnigg ihre Aufgabe darin sieht, Ruhe und Ordnung in Österreich wiederherzustellen, richtet an die deutsche Regierung die dringende Bitte, ihr zu helfen, Blutvergießen zu verhindern. Zu diesem Zweck bittet sie um baldmögliche Entsendung deutscher Truppen. Und das Telegramm soll er möglichst bald schicken. Oder sagen Sie ihm, er braucht es gar nicht zu schicken. Er braucht nur zu sagen, einverstanden. Also macht's gut und heil Hitler. Die Westmächte haben protestiert. Hätten sie Krieg beginnen sollen? Erinnern Sie sich an die Zitate aus Mein Kampf vom polnisch-tschechischen Raum? Dann können wir uns die Schilderung des Falles Sudetenland sparen und der tragischen Münchner Konferenz, die um des lieben Friedens willen jenen Gewaltstreich sanktioniert hat. Warum? Hitler hatte erklärt, es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe, aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe und die ich zu erfüllen. Leider hatten die Westmächte vergessen, dass derselbe Hitler schon 1935 erklärt hatte, haben in Europa keine territorialen Forderungen zu stellen. Dann hatte er im Fall Sudetenland die letzte Forderung. Es ist die letzte territoriale Forderung. Um einige Monate später in die restliche Tschechoslowakei einzumarschieren und daraus das Protektorat Böhmen und Mähren zu machen. Bleibt der Fall Polen. Wollen wir nicht vorher die Frage nach der Reaktion des Auslandes beantworten? Das ist ein heikles Kapitel. Denn diese Reaktion war nicht immer geeignet, Misstrauen in der deutschen Bevölkerung zu rechtfertigen. Da waren die berühmten, gern besuchten Jagdeinladungen Görings. Da waren die bewundernden Äußerungen über den erfolgreichen Hitler, der für Ordnung sorgte, den sogar der ehemalige englische Premierminister David Lloyd George einen großen Mann nannte. Nun ja, man kann den Westmächten den Vorwurf machen, nicht begriffen zu haben, dass jede Konzession den Krieg einen Schritt näher bringen musste. Man kann ihnen auch vorwerfen, mehrfach verblendet gewesen zu sein. Denken wir an die Begeisterung ausländischer Delegationen während der Olympiade. Und manches erklärt sich dazu aus der Unkenntnis der Atmosphäre in Deutschland, aus dem nicht daran glauben wollen, dass ein geachtetes Kulturvolk solche Ziele verfolgt. Doch hätten Sie Krieg beginnen sollen? Bleibt der Fall Polen. Sie wissen, dem Einmarsch ging der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt voraus, dessen Geheimklausel den Sowjets den Einfluss auf Lettland, Estland und Finnland garantiert und Hitler freie Hand gegenüber Warschau und Litauen gibt. Gleiche Brüder. Naja. Wir brauchen die einzelnen Beweisstücke nicht mehr zu erwähnen. Die Dokumente darüber, wie die Abwehrabteilung polnische Uniformen und Ausrüstungen für ein Unternehmen bereitzustellen hatte, das dann als Angriff Polens gegen den Sender Gleiwitz Anlass zum Einmarsch war. Wir können darauf verzichten. Denn in Hitlers Mein Kampf ist die Linie aufgezeichnet. Und so kam es. Zeit! 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wenn sie den Krieg nicht gemacht hätten und das mit den Juden, dann hätte es uns denn besser gehen können? Das meint Wilhelm Grünert. Und Paul Fuhrmann sagte vorhin, das ist zwangsläufig, das gehört zusammen, musste so kommen. Warum hat Paul Fuhrmann aus Berlin so gedacht? Das ist nicht schwer zu erklären. Sehen Sie, ich bin Buchdrucker und seit 23 im Deutschen Buchdruckerverband. Schon um die Jahrhundertwende hat unsere Gewerkschaft als erste Arbeitnehmervertretung Tarifverträge abgeschlossen. Bin Vertrauensmann gewesen unserer Druckerei. Ein bisschen versteht man da von der Politik. Als dann die große Krise anfing, da kamen SA-Leute als Hilfsarbeiter in Betrieb und Stahlhelmer. Na, und da hat man sich die Brüder ein bisschen näher angeguckt. Und wie dann am 1. Mai die Gewerkschaften aufgelöst worden sind, da war es bei mir vorbei. Da haben sie im letzten Jahrhundert darum gekämpft, dass Arbeitnehmer endlich Tarifpartner wären. Und dann haben wir mitbestimmen gekonnt über Arbeitsbedingungen, Kantine und so. Na, und dann ist Hitler gekommen und hat den Arbeitsplatz zu einer Kaserne gemacht. Arbeitsfront, hat er gesagt, mit Führer und Gefolgschaft, aber ohne Tarif, ohne Recht für den Arbeiter. Schön, sie haben ihn gehätschelt, haben versucht, einen goldenen Käfig draus zu machen. Und die meisten haben sich auch drin wohlgefühlt. Aber ein Käfig ist es doch geblieben. Und so kommt es, dass Fuhrmann nicht auf die gewaltige Propaganda hereingefallen ist, der Millionen erlegen sind. Geschickte Propaganda, sagen Sie? Natürlich. Aber es ist leicht, geschickt zu sein, wenn aus Presse und Rundfunk nur eine Meinung tönt und jedem das KZ droht, der anders denkt. Durch kluge und dauernde Anwendung von Propaganda kann einem Volk selbst der Himmel als Hölle vorgemacht werden und das elendste Leben als Paradies. Adolf Hitler, Mein Kampf. Hätten wir nachlesen können, schon 1924. Und zwei Jahrzehnte später im Krieg sagte Hitler vor Journalisten: Dazu müssen wir unser ganzes Volk erziehen. Es muss erzogen werden zu dem absoluten Sturm des Verständigen. Zuversicht den Glauben, am Ende werden wir alles noch erreichen, was notwendig ist. Dazu ist es auch notwendig, dass gerade die Presse sich ganz blind zu dem Grundsatz bekennt, die Führung handelt richtig. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen und ihm langsam klar zu machen, dass es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln durchgesetzt werden können, mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen. Dazu war es aber notwendig, nicht etwa nun die Gewalt als solche zu propagieren, sondern es war notwendig, dem deutschen Volk bestimmte außenpolitische Vorgänge so zu beleuchten, dass die innere Stimme des Volkes selbst langsam nach der Gewalt zu schreien begann. Das heißt also, bestimmte Vorgänge so zu beleuchten, dass im Gehirn der breiten Masse des Volkes ganz automatisch allmählich die Überzeugung ausgelöst wurde, wenn man das ihm nicht im Guten abstellen kann, dann muss man es die Gewalt abstellen. Haben Sie gut zugehört? Mit Mitteln der Gewalt. Was nicht im Guten geht, mit Gewalt. Wie man das macht, dazu gibt es auch eine Gebrauchsanweisung. Steht in Mein Kampf. Die Aufnahmefähigkeit der Masse ist beschränkt, das Verständnis klein, die Vergesslichkeit groß. Der Glaube ist schwerer zu erschüttern als das Wissen. Hass ist dauerhafter als Abneigung. Und die Triebkraft zu den gewaltigen Umwälzungen auf dieser Erde lag seit jeher in einem die Masse beseelenden Fanatismus und manchmal in einer sie vorwärts jagenden Hysterie. Hysterie heißt das Rezept. Und hier ist es ausprobiert. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Tja, und so ist es gekommen, dass viele weghörten, als ihnen das Wort Konzentrationslager begegnete. Und dass viele weggesehen haben in der Kristallnacht und später, wenn ihnen ein Trupp Menschen mit gelben Sternen auf der Brust entgegenkam. Wir haben zu diesem Thema wenig gesagt bisher. Wir wollen dazu auch nicht viel sagen. Wir wollen nur einige Dokumente verlesen. Bericht des Polizeichefs Heydrich an Göring über die Kristallnacht. An Synagogen wurden 191 in Brand gesteckt, 76 vollständig demoliert. Festgenommen wurden rund 20.000 Juden, ferner 7 Arier und 3 Ausländer. Im sogenannten Wannsee-Protokoll von 1942 heißt es: Im Zuge der Endlösung sollen die Juden in geeigneter Weise zum Arbeitseinsatz kommen, wobei ein Teil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der Restbestand wird, da es sich um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen. Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa vom Westen nach Osten durchgekämmt. Aussage des Kommandanten des KZ Auschwitz, Ferdinand Höss. Ich sage nach vorheriger rechtmäßiger Vereidigung aus und erkläre wie folgt. Ich befehligte Auschwitz bis zum 1. Dezember 1943 und schätze, dass etwa 2.500.000 Opfer durch Vergasung und Verbrennen hingerichtet wurden. Mindestens eine weitere 500.000 starben durch Hunger und Krankheit. Die Zahl stellt ungefähr 70% oder 80% aller Personen dar, die als Gefangene nach Auschwitz geschickt wurden. Unter den Hingerichteten waren rund 20.000 russische Kriegsgefangene. Der Rest umfasst etwa 100.000 deutsche Juden und eine große Anzahl von Einwohnern, meist Juden, aus Holland, Belgien, Frankreich, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, Griechenland oder anderen Ländern. Rede Himmlers in der NS-Gruppenführertagung in Posen im Oktober 1943. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Die grauenhaftesten der Dokumente haben wir Ihnen erspart. Ich weiß, viele sagen, das haben wir nicht gewusst. Was soll ich darauf antworten? Der Theologe Professor Helmut Gollwitzer hat in seinem bekannten Buch »Und führen, wohin du nicht willst« versucht, eine Antwort darauf zu geben. Ich sprach über ein Erlebnis, das mir Alfred B. im Waldlager erzählt hat. Er fuhr mit seinem Regimentskommandeur zu einer ukrainischen Stadt. Ihm entgegen kam ein langer Zug von Juden, die zur Liquidierung geführt wurden. Am Ende ging eine Mutter, ein Kind auf dem Arm und eines am Rock. Als sie aus Schwäche zurückblieb, gab ihr ein eskortierender SS-Mann einen Stoß mit dem Kolben, dass sie zu Boden stürzte. Ein Blutstrom quoll ihr aus dem Mund und das Kind warf sich schreiend über sie, worauf der SS-Mann beiden den Fangschuss gab. »Herr Oberst, dafür haben wir aber nicht gekämpft«, sagt Alfred B. Und darauf sein Oberst, kein scharfer Nazi, ein menschlicher, von seinen Leuten geliebter Offizier, die Schultern zuckend: »Es ist freilich hart, aber anders kann die Judenfrage vielleicht nicht gelöst werden.« Daran anknüpfend sprach ich drei Sätze. Erstens: Wir haben nichts davon gewusst. Aber warum haben wir nichts davon gewusst? Haben wir nichts wissen können oder nichts wissen wollen? Zweitens: Wir haben es nicht gewollt. Haben wir damals alle, wirklich von ganzem Herzen nicht gewollt? Oder wollen wir es nur heute nicht mehr? Drittens: Wir konnten nichts dagegen tun. Haben wir alles getan, was wir dagegen tun konnten? Ich müsste jetzt noch von Tapferen erzählen, die dagegen getan haben, was sie konnten. Von Männern der Kirche, wie Bischof Wurm, der bei Hitler gegen die Judenmorde protestierte. Von Bischof von Galen, der unter Berufung auf das Strafgesetzbuch Anklage wegen der Euthanasiemorde erhebt. Ich müsste von den Männern des 20. Juli berichten und von den Geschwistern Scholl. Ich müsste aber auch von Opportunisten sprechen, von Wissenschaftlern, Künstlern, hohen Beamten, die all dem ihren Namen gaben, die die Augen verschlossen, sich darauf beriefen, unpolitische Fachleute zu sein. Doch das heute Abend soll keine Chronik des Dritten Reiches werden. Wir wollten uns nur ein wenig mit den Argumenten auseinandersetzen, die in unserer Geburtstagsfeier und ich glaube auch in mancher anderen Runde vertreten werden. Übrigens ist am Abend bei Grünertz das Gespräch noch einmal auf diese Fragen gekommen, bevor die Männer anfingen, Karten zu spielen und die Frauen über den Winterschlussverkauf sprachen. Und zwar sind dort einige Äußerungen gefallen, die uns besonders nachdenklich gemacht haben. Vor allem dann, wenn wir uns fragen, ob wir den Nationalsozialismus überwunden haben. Martha Grünert sagte: Und was sie mit uns gemacht haben, 45 bei der Austreibung, davon redet keiner. Mit der Lederpeitsche haben sie da gestanden und meine Eltern aus dem Dorf gejagt. Raus, raus haben sie gebrüllt. Und da reden sie bloß immer davon, was unsere gemacht haben und tun das eigene Nest beschmutzen. Wo doch die anderen genauso schlimm sind. Ich habe keinem Juden was zuleide getan. Keinem einzigen. Auch von diesem Unrecht wird geredet, Martha Grünert. Von den 3,5 Millionen Deutschen, die im Winter 44-45 vor der Roten Armee aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien geflüchtet sind. Von den 3,5 Millionen, die später vertrieben wurden. Und von den 5 Millionen aus dem Sudetenland, den Karpaten, aus Ungarn, Rumänien, Jugoslawien. Ein grauer Elendszug, vorwärts getrieben vom Hass anderer. Aber das Unrecht, die Verbrechen, die an unserem Volk begangen wurden, können Sie das Unrecht aufwiegen, was eigene Landsleute an uns und den anderen Völkern begangen haben? Ist der Verbrecher entschuldigt, weil andere auch zu Verbrechern wurden? Ist sein Verbrechen gesühnt, weil andere sich nachher an ihm vergingen? Und wenn jemand käme und aufrechnen wollte, wir sollten ihm dann noch sagen, was von unseren Landsleuten in besetzten Gebieten in all den Jahren für Hass gesät worden ist. Sollen wir nochmals Zahlen nennen von Opfern, Erschossenen, Geiseln? Bekanntmachung des Stadtkommandanten von Kiew. Es wurde eine Nachrichtenanlage böswillig beschädigt. Da die Täter nicht ermittelt werden konnten, sind 400 Männer aus Kiew erschossen worden. Genug. Italien. Kurz vor Kriegsende wurden für jeden verletzten Deutschen 50 Italiener, für jeden getöteten Deutschen 100. Schluss damit. Heinrich Himmler sagt, und zwar schriftlich, das Dokument liegt vor. Ob es anderen Völkern gut geht oder ob sie verhungern, interessiert mich nur insofern, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Wenn 10.000 russische Weiber beim Ausheben von Panzergräben vor Erschöpfung umfallen, interessiert mich das gar nicht, solange der Graben für Deutschland fertig wird. Hass hat das erzeugt, Frau Grünert. Viel Hass, jahrelang aufgespeichert. Wussten Sie eigentlich, dass mehr als 5 Millionen Menschen aus fast allen Ländern Europas als Zwangsarbeiter nach Deutschland gebracht wurden? Hass, ausgelöst durch Verbrechen, Frau Grünert, hat neue Verbrechen erzeugt. Verbrechen, die meist Unschuldige trafen und die selbst dann nicht gerechtfertigt würden, wenn sie Schuldige getroffen hätten. Es fiel dann noch das Wort von der Beschmutzung des eigenen Nestes. Auch dazu möchte ich etwas sagen. Es ist eine eigenartige Angewohnheit, recht verbreitet in unserem Lande, jeden der Beschmutzung des eigenen Nestes zu bezichtigen, der auf diesen Schmutz aufmerksam macht und ihn gern wegschaffen möchte. Weil er das Nest säubern will, sagen viele, er beschmutze es. Aber ich glaube, wir haben uns etwas zu schnell aus der Geburtstagsrunde ausgeblendet, eben als Helgas Mutter von der Vertreibung sprach, der grauenvollen Flucht aus Schlesien. Denn das Gespräch ist damit nicht zu Ende gewesen. Dass sie das zugelassen haben, die Engländer und die Amerikaner, dass sie die Russen nach Schlesien gelassen haben und nach Pommern. Also ich kann das nicht betreiben. Ja, aber war das nicht Krieg, Vatih? Eroberung? Was hätten die denn anders dabei tun sollen? Dabei haben bloß die Amerikaner Schuld gehabt. Das sagen viele. Wenn sie 45 mit uns gegen die Russen gegangen wären, dann hätten wir heute noch unsere Heimat und auch eine Sowjetzone wird es nicht geben. Also ich glaube, Wilhelm, wir geraten heute noch aneinander. Also ich glaube, ich muss dir jetzt einen Vortrag halten. Was sollen wir so lange rausgehen? Nee, bleib ruhig hier. Du, also manchmal habe ich das Gefühl, Wilhelm, du bist doch nicht ganz frei von dem, was der Goebbels dir erzählt hat. Also pass mal auf. Also stell dir mal Folgendes vor. Da marschiert einer in Österreich ein. Da marschiert er bei den Tschechen ein. Gerade als er gesagt hat, nach dem Sudetenland, er will nichts mehr haben. Dann nach Polen. Im Krieg. Da marschiert er einfach in Holland ein. In Belgien und in Dänemark. Trotzdem er vorher mit den Dänen einen Nicht-Angriffspakt geschlossen hat. Nicht wahr? Und dann erobert er den Balkan. Bricht seinen Nicht-Angriffspakt mit den Russen. Und dann erklärt er Amerika den Krieg. Also bitte, stell dir vor, Wilhelm. Wir erklären Amerika den Krieg. Also. Na, und dann passiert das alles mit den Juden. Du hast doch mal mit einem Holländer gesprochen, Wilhelm, der dir sagt, meine Tante Olga ist in Auschwitz umgekommen und meine kleine Schwester haben sie da und da umgebracht. Ja, das musst du mal machen, Wilhelm, wenn du verreist. Na, und du denkst einfach, 45, wo alle zufrieden waren, den Burschen endlich klein gekriegt zu haben, da sagst du, sie sollen ihm die Hand geben und mit ihm zusammen gegen die Russen gehen? Du sag mal, Wilhelm, ich glaube, du hast nie überlegt, wer uns das alles eingebrockt hat. Dass es nicht die Russen waren mit der Zone und mit deiner Heimat. Dass die von Adolf dahin geholt worden sind, Wilhelm. Dass nicht die Russen meinen Jungen offen gewissen haben. Na ja, klar, natürlich haben sie geschossen. Aber wer hat denn meinen Jungen dahin geschickt? Auf den mussten sie Wut haben. Also Wilhelm, du weißt ganz genau, ich bin der Letzte, der was übrig hat für die Russen. Schon lange nicht für die Kommunisten. Und dass es bitters Unrecht ist, ein Verbrechen an unserem Volk, dass sie unsere Zone nicht freigeben. Also, dir braucht man das ja nicht zu sagen. Aber wer hat sie denn hergeholt, Wilhelm? Hm? Na, tun wir nicht so, als ob ich sie hergeholt habe. Nee. Na, schließlich haben wir es ja auszubaden gehabt. Jawohl, und nicht zu knapp. Aber es ist seine Zeche, die wir bezahlen müssen. Ganz allein seine. Ja, aber darüber spricht heute keiner mehr. Ja, weil die meisten denken, weil sie damals von all dem nichts gewusst haben, wollen sie heute erst recht nichts davon wissen. Aber ist nicht auch Propaganda dabei? Na, das erzählen sie ja immer wieder. Und das mit den Juden soll auch Propaganda sein, sagen viele. Die Leichenfotos aus den KZs seien in Wirklichkeit vom Bombenangriff auf Dresden, sagen sie. Und 6 Millionen Juden könnten es bestimmt nicht sein. Na und was sagst du auf sowas, Kurt? Was also ich da muss ich sagen, wer darüber streitet, ob 6 Millionen ermordet worden sind oder bloß 4, ich finde, von dem muss man weggehen. Da kann man gar nicht drauf antworten. Ja. Ja. Bloß hoffen sollte man und wünschen, dass nicht mal andere Völker auf den Einfall kommen, wir hier in Deutschland seien Untermenschen und müssten vergast werden. Sind sie schon, Mutter, sind sie aber schon. Viele denken doch so. Ja. Habt ihr mal eine Illustrierte gelesen? Ja. Na, was da für Briefe drinstehen. Ja. Wer auf Hitler schimpft, ist Vaterlandsverräter, schreiben welche. Der liebt Deutschland nicht. Und die SA und die SS, das sind alles anständige Kerle gewesen. Und tapfere Soldaten. Ach, ich verstehe das alles nicht. Sind wir eigentlich wirklich so? Naja, warum sollen manche SA und SS-Leute, die solche Briefe schreiben, nicht anständige Kerle gewesen sein? Ja, natürlich. Aber daraus das Dritte Reich zum anständigen Regime zu machen, das ist genauso ein Unsinn, als ob einer sagt, alle SA und SS-Leute seien Verbrecher gewesen. Ach, sag mal, kennt ihr die Gedichte von Kästner? Ich hol sie mal. Moment mal, habt ihr gelesen von dem Studienrat aus Baden? Ich glaube, es war in Offenburg, der einem Juden gesagt hat, es sind noch viel zu wenig Juden vergast worden. Was? Und er selbst habe Hunderten davon mit der Schaufel das Genick eingeschlagen. Ja, später hat er dann gesagt, dass es keine Juden waren, sondern Hunderte von Russen. Ja, weil er gedacht hat, Russen, naja, das ist nicht so schlimm. Das soll ein Studienrat gewesen sein? Lehrer? Es gibt solche Lehrer. Ich habe mal von einem gehört, nein, also jetzt meine ich ja ganz was anderes. Helga, Helga! Bring doch mal das Borchert-Buch mit, was ich dir zu Weihnachten geschenkt habe. Ja? Der redet über solche Studienräte. Ich weiß nicht, ob ihr was von ihm gelesen habt. Soldat, nach Hause gekommen, 47 gestorben. 26 Jahre alt. Hier ist dein Borchert. Jetzt wird's ein Leseabend. Warum nicht? Warte mal, ich hab's gleich. Eine ganz kurze Stelle. Das hätte nämlich auch unser Werner sagen können, wenn er aus Russland zurückgekommen wäre. Ja, hier, hört mal. Ich lese mal vor, ja? Und wir wollen den Müttern versprechen, dafür sind die Toten nicht tot, für das marmorne Kriegerdenkmal. Nein, dafür nicht, dass die Überlebenden weiter in ihren guten Stuben leben mit Rekrutenfotos und Hindenburg-Porträts. Und dafür, nein, dafür haben die Toten ihr Blut nicht in den Schnee laufen lassen, in den nasskalten Schnee, dass dieselben Studienräte ihre Kinder nun begeistern, die die Väter schon so brav für den Krieg präparierten. Zwischen Langemark und Stalingrad lag nur eine Mathematikstunde. Nein, Mütter, dafür starbt ihr nicht in jedem Krieg tausendmal. 26 Jahre alt. Denken wenige so. Das sollte man dem Studienrat schicken. Ja. Und den Briefeschreibern in den Illustrierten. Sag mal, Vati, ist unser Volk wirklich so? Na, zum Beispiel, wie es hier der Erich Kästner beschreibt. Du weißt ja, wie gern ich ihn lese. Ja. Ich meine, sind die meisten Leute bei uns so wie hier in dem Gedicht? Hört doch mal, nur die beiden Strophen. Ja. Hm. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein. Und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt's dort dann und wann. Und wahres Heldentum. Doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht. Du wirst es kennenlernen. Ja. Dort reift die Freiheit nicht. Ach, ich kann nicht glauben, dass er recht hat. Und ganz klar, dass der bei Hitler verboten war. Ja, natürlich übertreibt er ein bisschen, aber kommt's denn darauf an? Ich denke, es kommt vielmehr darauf an, wie viel jetzt schon wieder denken, dass sowas verboten werden müsste. Tja, das etwa war's, was wir heute Abend über die Geburtstagsfeier berichten, was wir dazu sagen wollten. Übrigens, zu der wichtigsten Frage, die am Schluss unseres Gesprächs aufgeworfen wurde. Zu dieser Frage haben wir bisher nichts gesagt. Sag mal, Vati, ist unser Volk wirklich so? Man könnte die Frage auch anders stellen. Man könnte einfach fragen, ob unser Volk den Nationalsozialismus mit allen seinen Nebenwirkungen bereits überwunden hat. Darauf sind viele Antworten möglich. Argumente dafür und Argumente dagegen. Nehmen wir nur den Bericht des Allensbacher Instituts für Demoskopie, das sind Meinungsforscher. Und die haben eine ganze Reihe interessanter Fragen gestellt und noch interessantere Antworten bekommen. Auf die Frage, welcher große Deutsche am meisten für unser Land geleistet habe, nannten 31% Bismarck, 11% Adenauer und 7% Hitler. Befragt, woran es liege, dass man oft von der Unbeliebtheit der Deutschen in der Welt höre, sagten 45%, es seien unsere negativen Eigenschaften, 25% nannten als Ursache unsere positiven Eigenschaften und 14% meinten, wir seien nicht unbeliebt. Was würden Sie tun, wenn eine neue Nazi-Partei versucht, an die Macht zu kommen, lautete eine Frage. 25% wollen alles tun, damit das nicht passiert. 27% wären dagegen, würden aber nichts tun. 21% ist es egal, 9% wären dafür, ohne was zu unternehmen, 3% würden aktiv dafür arbeiten und 15% wussten keine Antwort. Wir könnten noch viele Fragen mit Ihren Antworten zitieren. Viele sind beruhigend, andere wieder erschütternd. Wollen wir daraus eine Antwort auf unsere Frage konstruieren, ob das deutsche Volk den Nationalsozialismus überwunden hat? Das kann man nicht. Vor allem auch deshalb nicht, weil ein gutes Drittel unseres Volkes in der Sowjetzone nicht an solchen Umfragen teilnehmen kann. Und ich denke, gerade Sie, die einerseits zwischen Hitlers und Ulbrichts Diktatur vergleichen können, andererseits aber das schwerste Opfer, die härtesten Folgen des tausendjährigen Reiches tragen, gerade Sie hätten dazu manches zu sagen. Tja, und damit wären wir am Ende unserer Sendung, die den Titel trug: Der Geburtstag oder Soll man Vergangenes ruhen lassen? Und die ausklingen soll in der Bitte an jeden unserer Zuhörer, sich selbst und für sich allein die Frage, überwunden oder nicht, ganz ehrlich zu beantworten. Und mit diesem eindringlichen Appell aus dem Jahr 1958 endet dann auch Aus den Archiven. Nächste Woche gibt es hier etwas leichtere Kost. Da geht es in einem Feature von 1992 um den Jazzpianisten und Sänger Nat King Cole. Mein Name ist Martin Hartwig und ich verabschiede mich für heute mit Musik von Nathaniel Adams Coles, so der bürgerliche Name des Künstlers. Machen Sie es gut, bis dann. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Bésame mucho. Unfolding, you never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho, bésame mucho.